Durch die Straßen Berlins streifend nähert sich Harry Dumeller, noch immer ohne Pass und echte Perspektive, seinem Platz für die Nacht. In Auftreten und Kleidung mittlerweile geschult und korrekt, kann er sich im Wartesaal erster Klasse sehen lassen, ohne Argwohn zu wecken. Er sieht aus wie ein junger Mann, der auf einen späten oder frühen Zug wartet. Der Wartesaal erster Klasse hat den entscheidenden Vorteil, dass die Polizei dort keine Razzien durchführt. Ein idealer Platz also, an dem man es einem ordentlich gekleideten jungen Mann, müde vom Tagewerk, nicht verübelt, wenn er beim Warten ein kleines Nickerchen hält. Hier, lesen Sie. Ich habe das Buch nach den Prognosen der berühmtesten Weissager verfasst. Allen voran des Nostradamus. Es enthält das Horoskop des Kronprinzen und Prophezeiungen zu den Katastrophen, die vor uns liegen. Harry wirft einen halb verschlafenen Blick auf das Buch, das der Mann ihm vor die Nase hält. Der kommende Weltkrieg steht auf dem Einband. Geschrieben von Otto Baron Lüderitz. Noch einer aus der Herrenschicht, den das Schicksal auf die Straße geworfen hat, denkt er. Noch einer, den der Strom der Zeit ins Elend gespült hat. Denn dieser Mann zeigt zwar durchaus Haltung und Selbstbewusstsein eines Aristokraten, seine Kleidung aber lässt ihn wie eine Vogelscheuche aussehen. »Sie scheinen mir jemand zu sein, der noch etwas vorhat im Leben«, redet der Fremde weiter auf Harry ein. »Wollen Sie mein Buch nicht verkaufen? Der Norden der Stadt wäre Ihr Revier.« Mit jedem Exemplar lassen sich gut und gerne 3 Rentenmark erlösen. Für 10 Mark lasse ich Ihnen 10 Exemplare und Sie versuchen es, Herr Graf. Amüsiert antwortet Harry, er habe weder Geld noch sei er ein Graf. Ach, man ist immer der, den man vorstellt. Sie sehen aus wie ein Graf, also sind Sie einer. Mein Name ist eigentlich auch nur Lüderitz, aber seit mich einmal ein vornehmer Herr mit Baron angeredet hat, bin ich Baron. Was soll's? Der Adel ist nach der Reichsverfassung abgeschafft. Was die anderen zum Baron macht, habe ich schon lange. Und Sie, junger Freund, haben es erst recht. Kommen wir also zum Geschäft, Herr Graf. Ich lasse Ihnen 10 Exemplare in Kommission und wir sind Partner. Da Harry ohnehin nichts zu tun hat, willigt er ein. Den kommenden Tag verbringt er damit, das Buch des kauzigen Baron Lüderitz an den Mann zu bringen. 3 Rentenmark will dafür allerdings niemand hinlegen. Für 1 Mark jedoch wird er das eine oder andere los. In einer Pause blättert er ein wenig darin und findet eine Visitenkarte. Nicht irgendeine Visitenkarte, sondern eine, die auf den Namen Graf von Palen lautet. Nicht schlecht, denkt er. Kann man vielleicht einmal brauchen. Und steckt sie ein. Den Abend verbringt Harry wieder im Wartesaal. Obwohl man sich hier verabredet hat, taucht Baron Lüderitz nicht auf. So beschließt Harry, die Einnahmen des Tages voll und ganz als seine Barschaft zu betrachten. Sollte von Lüderitz sich in den kommenden Tagen doch noch sehen lassen, kann er ihm seinen Anteil immer noch aushändigen. Mit dem Geld gönnt Harry sich eine gute Mahlzeit in einem guten Restaurant und begibt sich dann in die Halle eines Hotels, um einen Kaffee zu nehmen, dabei Menschen zu beobachten und in angenehmer Atmosphäre vielleicht ein wenig zu plaudern, mit einer Dame oder einem Herrn, je nachdem, was sich ergibt. Es wird ein Gespräch mit einem Herrn, Vertreter für Tabakwaren, Zigarren, Zigaretten, Pfeifen. Er ist auf der Suche nach einem geeigneten Handelsvertreter für Potsdam. Das wäre ein Distrikt, der das Geschäft lohnt. Bisher ist er aber noch jedes Mal gescheitert. Die feinen Herrschaften von Potsdam werfen einem gewöhnlichen Handelsvertreter kalt die Türe vor der Nase zu. Er hat es 1000 Mal erlebt. Harry, seit nunmehr fast 2 Jahren auf der Suche nach Arbeit, hört interessiert zu und erkundigt sich nach Möglichkeiten, der Misere zu begegnen. »Ist nichts zu machen, werter Herr«, lautet die resignierte Antwort. »Ich kenne alle Häuser, alle Adressen, alle Namen, aber wer nicht von Stand ist, hat dort kein Fortun.« Mit vornehmer Zurückhaltung reicht Harry dem Herrn die sorgsam aufbewahrte Visitenkarte des Grafen von Palen. »Sie scheinen ein seriöser Geschäftsmann mit lauteren Absichten zu sein«, sagt er. »Ich bin morgen für ein paar Tage in der Residenzstadt. Eher zufällig. Könnt ihr vielleicht hier und da in Ihrer Angelegenheit vorstellig werden?« Der Herr Tabakwarenhändler strahlt vor Freude. Sein Tonfall wird offizieller, seine Seele heller, seine Rede optimistischer. Wenn der ehrenwerte Herr Graf das für ihn tun würde, es wäre zu gütig. Selbstverständlich erhielte der Herr Graf eine ansehnliche Provision. 30% seien, so hofft er, angemessen für einen Herrn seines Standes. Harry Dumella, Graf von Palen, willigt mit wohlwollender Geste ein und erkundigt sich, was der Herr den Herrschaften von Potsdam denn anzubieten hat. Ausgiebig informiert der Mann den Grafen daraufhin über alle wichtigen Details des Geschäfts und verrät auch gleich die besten Tricks aus seiner langjährigen Erfahrung. Der Herr Graf sollen ja für alle Eventualitäten gerüstet sein. Am nächsten Tag versucht Harry Dumella alias Graf von Palen sein Glück an den Portalen der ersten Gesellschaft Potsdams. Und staunt nicht schlecht wie zuvor, kommt er behandelt und ins Haus gebeten wird, wenn er nur seinen Namen sagt und die Visitenkarte zeigt. Gerne ist man bereit, fortan über ihn und ihn allein seine Rauchwaren zu beziehen, ob er nicht zum Tee bleiben möchte oder zum Souper. Wohl informiert durch das Studium der Gotha-Bände in der Bibliothek der Baronen und parkettsicher geworden durch die Unterweisungen seines Freundes Wolf, weiß er die Grafenrolle so gut zu spielen, dass man ihn ganz selbstverständlich für einen hält. Mit den ersten Lieferungen zeigt man sich vorzüglich zufrieden, empfiehlt ihn weiter und trägt seinerseits neue Bestellungen an ihn heran. Die Geschäfte laufen bald besser, als er je zu hoffen gewagt hat. Harry Dumella ist es in seinem Leben noch nie so gut gegangen. Details und Kenntnisse, die ihm für einen langfristigen Aufenthalt in erlauchter Gesellschaft noch fehlen, lernt er schnell hinzu und gleicht sie ansonsten durch noble Zurückhaltung aus. Das adelt ihn zusätzlich, den verarmten Aristokraten aus dem Baltischen, der sein Schicksal mit Würde zu tragen weiß. Hat er doch einen lobenswerten Weg gefunden, ein gewisses Einkommen zu erzielen. Für seine Verhältnisse ist es zwar kaum der Rede wert, aber es hält ihn immerhin über Wasser. Schließlich gilt es durchzuhalten, bis die Tage wieder besser sind. Und sie werden wieder besser. Daran besteht in diesen Kreisen kein Zweifel. So bleibt er häufig zum Tee und Souper, vergisst dabei nie angemessene Blumenbouquets für die Damen und angemessene Rabatte auf die Orders der Herren, bis ihm dieses Leben beinahe selbstverständlich erscheint. Er fühlt sich wohl als Graf von Palen, wieso auch nicht. Wenn es nun mal so ist, dass der Unterschied zwischen seinem neuen, feinen Leben und dem alten, das er gezwungen war, auf der Straße zu führen, allein von einem Namen bestimmt wird, dann soll es halt ein Name sein, der das Unmögliche möglich macht. Und man schätzt ihn ja, den jungen Grafen, hängt an seinen Lippen, wenn er Geschichten erzählt, findet ihn charmant, vornehm, kultiviert, manch junge Dame gar galant. Bald schon zeigt vor allem die Baroness von Belo ein auffallendes Interesse am eleganten, attraktiven Edelmann. Ihr Vater registriert ihre jugendliche Schwärmerei, die kurz davor steht, sich zu weit mehr zu entwickeln, mit gemischten Gefühlen. Bei aller Eloquenz und Noblesse äußerte von Palen sich doch gelegentlich auf eine Weise, die Befremden auslöst. Manch politischer Kommentar und manch grundlegende Haltung zu den unveränderlichen Tatsachen des Lebens ließen in mancher Konversation manche Augenbraue sich nachdenklich heben. Wenn er am Ende ein verkrachter Revolutionär ist, und sei es auch nur mit dem Mund, Baron von Belo wird das Glück seiner Tochter keinesfalls leichtfertig aufs Spiel setzen. Es ist also unvermeidlich. Man muss Erkundigungen einholen, selbstverständlich diskret. Die beauftragte Detektei benötigt nur wenige Wochen, um festzustellen, dass der junge Graf von Palen vor 2 Jahren in den diplomatischen Dienst getreten ist. In Kanada. Ein weiterer Graf von Palen lässt sich nicht ausmachen. Es ist das Aus für Harry. Er wird verhaftet, und zu einer Gefängnisstrafe wegen Hochstapelei verurteilt. Als sie abgelaufen ist, steht für ihn fest, dass er sich nicht wieder zurück auf die Straße jagen lässt. Wenn er ausreichend Kilometer zwischen sich und Berlin bringt, wird ihn dort niemand kennen. Nicht als Harry Dumela, aber auch nicht als einen versprengten Spross kurländischen Adels. Auf dem Weg von der Haftanstalt zum Bahnhof kauft er ein Heft über die Gepflogenheiten deutscher Burschenschaften. Dann löst er eine Fahrkarte nach Heidelberg.